Hören 13. Ich begrüße Sie herzlich zu meinem Vortrag Durch gesunde Ernährung zu mehr Lebensqualität. Mein Name ist Melanie Schadewald und ich bin als Ernährungswissenschaftlerin sowohl in verschiedenen Forschungsprojekten als auch in freier Praxis tätig. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei gesunder Ernährung denken viele von uns zunächst an Verzicht. Verzicht auf leckere Marmelade und Süßigkeiten, Verzicht auf fettes Fleisch und Wurstwaren sowie Verzicht auf die heißgeliebten Chips am Abend vor dem Fernseher. Was aber zunächst einen Verzicht für uns bedeutet, zahlt sich nach einer Weile umso mehr aus, das wissen wir alle. Wir verlieren an Gewicht, werden insgesamt beweglicher und gewinnen allein dadurch schon an Lebensqualität. Der Blutdruck sinkt und wir können besser schlafen. Und wer besser schläft, der ist am Tage leistungsfähiger und auch zufriedener. Wie aber schaffen wir den ersten Schritt, um diese Aufwärtsspirale in Gang zu bringen? Zuallererst müssen wir mit einigen Vorurteilen aufräumen. Gesunde Mahlzeiten sind teuer, schmecken schlecht und sind schwer zuzubereiten. Tatsächlich sind viele Bioprodukte etwas teurer als herkömmliche Produkte, aber nur auf den ersten Blick. So halten zum Beispiel Vollkornnudeln länger vor. Man isst weniger davon und hat erst später wieder Hunger und kann so auf kleine Zwischenmahlzeiten verzichten, was letztlich Geld spart. Aus Obst und Gemüse lassen sich vorzügliche Gerichte zubereiten, auch ohne dass uns besondere Fähigkeiten als Koch oder Köchin abverlangt werden. Wer im Internet oder im Buchhandel schaut, findet viele Anregungen zu diesem Thema sowie Rezepte, die sich zu Hause mühelos nachkochen lassen. Es ist wichtig, auf diese Weise überhaupt einen ersten Schritt zu machen. Und damit komme ich zu einem weiteren Punkt. Beschäftigen Sie sich intensiver mit der Materie. Experimentieren Sie in der Küche ein bisschen herum. Oder gehen Sie zu Kochseminaren und Workshops und tauschen Sie sich dort mit anderen aus. Informieren Sie sich beispielsweise über Kräuter und Gewürze. So werden Sie mit der Zeit zu einem Spezialisten für eine gesunde und schmackhafte Ernährung. Nicht nur Sie selbst, sondern auch Ihre Familie sowie Freunde und Bekannte werden es Ihnen danken. Denn es ist wissenschaftlich erwiesen, dass eine gesunde Ernährungsweise umso nachhaltiger wirkt, je mehr Unterstützung und Solidarität wir in unserem sozialen Umfeld erfahren. Wer ganz allein mit sich herumprobiert, wird schnell wieder rückfällig und nimmt alte Gewohnheiten wieder auf. Wer aber seine neuen Erfahrungen und Einsichten mit anderen teilt, ja, andere vielleicht sogar motiviert mitzumachen, wird seine gesündere Ernährungsweise auch längerfristig beibehalten. Und darüber hinaus vielleicht sogar neue Kontakte knüpfen, was sich wiederum positiv auf die Lebenszufriedenheit auswirkt. Denn auch hier ist sich die Wissenschaft einig. Ein großer Freundes- und Bekanntenkreis macht uns insgesamt ausgeglichener und glücklicher. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.